Hallihallo im neuen Jahr und auch zu einer neuen Episode von Wechselzone, dem Ausdauer-Podcast. An meiner Seite Adrian. Hi. Und ich bin Lukas. Hi. In der heutigen Folge haben wir für euch auch was vorbereitet. Und zwar wollen wir mit euch über unser Training sprechen. Da machen wir noch ein bisschen News, also speziell in dieser Folge über den Spartan. Und am Ende haben wir noch einen Gast. Genau, dazu erzählen wir aber später noch was zu unserem heutigen Gast. Zuerst vielleicht erstmal, Lukas, wie verliefen deine Weihnachten? Wie bist du ins neue Jahr gerutscht und wie läuft dein Training? Mein Training fängt jetzt gerade wieder an. Zwischen den Jahren habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Weihnachten war besinnlich mit Familie. Dann habe ich ein bisschen mich erholt, die Füße hochgelegt und da habe ich kurz vom neuen Jahr habe ich wieder lockere Läufe gemacht. Traditionell am 31. laufe ich immer mal eine kleine Runde. Ja, und Silvester habe ich mit Freunden verbracht. War sehr cool, hat Spaß gemacht. Und ja, dann war ich gestern mal wieder etwas länger laufen. Und heute wollte ich mal einen kleinen Reiz setzen mal wieder und habe so 11 Kilometer gemacht im 5er Schnitt. War okay. Aber ein bisschen schwere Beine jetzt. so viel zu meinem Training. Also ich momentan einfach nur über den Winter kommen. Wenn dann so die ersten Wettkämpfe anstehen, dann werde ich auch angreifen. Legst du jetzt einen Schwerpunkt aufs Laufen oder gehst du auch ab und zu mal schwimmen, Radfahren? Krafttraining, wie sieht's da aus? Oder ist es bei dir momentan nur das Laufen? Eigentlich ist es momentan nur das Laufen, aber ich will jetzt auch ein bisschen mehr auf Kraft gehen, weil ich auf jeden Fall noch einen Hindernislauf dieses Jahr machen will oder vielleicht sogar zwei. Deswegen will ich auch verstärkt so ein bisschen Kraftausdauer, dass ich da ein bisschen besser über die Runden komme. Aber momentan ist wirklich nur das Laufen. Okay. Wie war es denn bei dir so mit den Weihnachten und Neujahr? Ja, also die Weihnachten, genauso wie bei dir, schön besinnlich im Kreise der Familie, so habe ich es eigentlich am liebsten. Silvester, Neujahr musste ich arbeiten, dieses Jahr hat es mich getroffen, von daher war es da nicht allzu viel mit Feiern, wobei auch Silvester, sag ich mal, mir ist jetzt nicht so wichtig jetzt wie Weihnachten. Von daher ist das schon was schon okay. Wenn es um Training geht, versuche ich da jetzt etwas mehr Struktur in mein Training reinzubringen. Und zwar versuche ich jetzt seit Anfang Januar, also seit 3 Tagen quasi, mein Training in Blöcken zu gestalten. Okay, was ist das? Da gibt es schon viele Missverständnisse, denen man kann vielerlei darunter verstehen. Zum einen ist Blocktraining bzw. Blockperiodisierung ein Training, das von russischen Wissenschaftlern erfunden wurde in den, glaube ich, frühen 80er Jahren. Dann vor allem an Schwimmern ausprobiert und das auch mit sehr viel Erfolg. Zum anderen ist Blocktraining einfach eine Verdichtung von Trainingsreizen. Und genau darum geht es bei mir. Ich habe seit dieser Woche einen Laufblock angefangen, der jetzt sich über 7 bis höchstens 10 Tage strecken wird. Und versuche in dieser Zeit richtig einen vernünftigen Trainingsreiz zu setzen. Versuche da in der Zeit wirklich sehr viel Lauftraining unterzubringen. Schwimmen und Radfahren spielen eher eine untergeordnete Rolle in dieser Zeit. Das ist dann eher dann Erhaltungstraining, sage ich mal. Das werden vielleicht jeweils nur eine Einheit werden. Und das Krafttraining, das versuche ich auf jeden Fall irgendwie unterzubringen. Also 2 Einheiten sind auf jeden Fall Pflicht. Das ist bei mir schon läuft seit Wochen so. Also das Krafttraining läuft sehr gut. Moment, da will ich mal kurz einhaken. Bei deinem Lauftraining, das du jetzt quasi machst, hast du da jetzt bestimmte Vorgaben, Herzfrequenz oder Laufdurchschnitt, also Kilometer, irgendwie sowas? Ja, also ich versuche schon in dieser Woche ja, etwas den Umfang zu steigern zum einen, zum anderen ja etwas mehr Intensität, das aber momentan sehr überschaubar ist zu dieser Jahreszeit. Ich baue zwar Intervalle ein, die sind aber recht kurz. Es sind ja so 200er, 400er Intervalle. Dazu auch so ziemlich hier und da Lauf-ABC, was mir auch sehr wichtig ist. Ja, also es geht wirklich schlicht und einfach darum, in diese Zeit halt viele Reize zu setzen und einfach ich sage jetzt einfach mal, wie ein Läufer zu trainieren. Nächste Woche mache ich einen Schwimmblock, dann versuche ich einfach wie ein Schwimmer zu trainieren und versuche da ordentlich Reize zu setzen, und so genauso gestaltet sich das mit dem Radfahren. Ja, das dazu. Ich bin da wirklich für solche Sachen offen. Ich versuche gerne mal neue Dinge aus. Ich muss sagen, mit einem Blocktraining hatte ich schon mal in der Vergangenheit gute Erfolge erzielt. Das aber in etwas anderen Art und Weise. Ich habe auch neben meinen zwei Langdistanz Starts in Rot, bei der Ironman Distanz in Rot, habe ich auch zwei Staffelstarts und habe mich dort jeweils, also einmal bin ich als Schwimmer gestartet und einmal Radfahrer, und habe da wirklich versucht, in dieser Zeit sehr viele, auch so blockweise Reize zu setzen. Also ich habe eine Schnelligkeitswoche gemacht, dann habe ich eine Kraftausdauerwoche gemacht, dann habe ich wiederum so einen Grundausdauerblock eingeschoben, wo wirklich nur Piano gefahren wird. Und ich muss sagen, das hat super funktioniert, und ich versuche das jetzt einfach mal auf dieses Triathlon-Training jetzt umzugestalten, und bin offen, bin gespannt, wie sich's auswirkt. Ja, sind wir auf jeden Fall alle, glaube ich, gespannt und freuen uns schon mal auf die nächsten Folgen, wenn du dann weiter berichtest, wie dein Training vorangeht, ob es dir gut tut und so weiter. Ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, würden wir zu den News kommen. Ja. Okay, ich habe hier mal vorbereitet, und zwar zwischen den Jahren suche ich immer nach Wettkämpfen, die man, also die ich persönlich für mich für das kommende Jahr angehen kann. Und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen bei der Spartan-Seite gesucht, weil ich da auf jeden Fall dieses Jahr noch einen machen möchte. Und ich bin auf was Interessantes gestoßen, und zwar hast du mich ja schon in der letzten Episode gefragt, ob ich wüsste, ob sich da was geändert hätte wegen Trifecta und den Misskommunikation von den Veranstaltern. Und es hat sich tatsächlich was geändert. Und zwar bekommen die Trifecta-Starter jetzt in jedem der Distanzen extra Blöcke. Das ist für ein Beast, ist das einmal um 8:30 Uhr und um 8:45 Uhr. Und für den Sprint ist es um 15:30 Uhr. Und für den Super, der hat auch sogar zwei bekommen, das ist um 9:30 Uhr und 9:45 Uhr. Also verschieben sich quasi die Zeiten etwas nach hinten. Ja, also es ist Oder extra quasi. reserviert, wenn du Ja. Trifecta, da gibt es ja auf der Seite extra einen Link, da kannst du dich fürs Trifecta anmelden, und dann hast du quasi, kannst du dir, wenn du Bock hast, kannst auch natürlich eine andere Welle nehmen, wenn dir das zu früh ist oder zu spät, dann kannst du natürlich auch eine andere Welle nehmen, das ist keine Pflicht. Aber die sind reserviert, weil da kommen wir auch schon zu einer zweiten guten Neuigkeit. Und zwar wird auf der Seite auch jetzt kommuniziert, wie lange man ungefähr für den Beast braucht. Und zwar steht da, dass der erste ungefähr nach 2 Stunden 30 erwartet wird. Das stand letztes Jahr auch. Aber jetzt steht auch, dass die letzten ungefähr um 7:30 Uhr, nach 7 Stunden 30 Minuten erwartet werden. Jetzt muss ich mal nachhaken. Fand das Rennen dieses Jahr zum ersten Mal statt, oder gab es das schon in Nein, der nein, das Vergangenheit? war das zweite Mal. Okay, weil dann muss ich sagen, da haben sie wirklich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, haben wirklich geschaut, geguckt, ne, wie sich das jetzt verhält mit den ersten und den letzten. Was kann man besser machen? Finde ich gut. Ist nicht unbedingt gang und gäbe. Es gibt Wettkämpfe, muss ich ganz ehrlich sagen, die gibt es schon seit Jahren und da kannst du so viele Mails schreiben und so weiter, aber da tut sich wirklich an der Organisation nichts. Also von daher finde ich es echt klasse, dass die sich da so weiterentwickeln. Ja, zumindest ist da Bemühungen und naja gut, man zahlt auch viel Geld dafür und ich glaube, da haben sich auch einige beschwert, dass das ja so nicht geht. Ich meine. Naja, es geht ja auch nicht, wenn du jetzt irgendwie wirklich sehr viel Geld zahlst und da jetzt nicht mehr starten kannst, weil ne, das jetzt irgendwie, weil du jetzt dich um 10 oder 5 Minuten verspätet hast, also und nicht mehr in den Block kommst, obwohl die jetzt noch nicht gestartet sind. Also das ist ja Ja, eigentlich nicht möglich. auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Ja, und auch in der letzten Episode hast du auch erwähnt, dass das ziemlich schnell ausgebucht ist. Gerade der Beast ist da ziemlich beliebt in Oberndorf. Und ich habe da auch mal nachgeschaut und das stimmt. Es ist jetzt ungefähr ein Monat, ist die Anmeldung offen und es sind ungefähr 42% ist ausgebucht. Das sind gute 3.000 bis 4.000 Starter auf jeden Fall beim Beast, beziehungsweise werden bestimmt auch schon ein paar Trifecta-Starter dabei sein. Gut, Trifecta machen jetzt nicht so viele, sind vielleicht, wenn es hochkommt, am Ende 300 oder so, aber gut, die zählen halt auch für jeden. Bei den anderen stand noch nichts, also da wird noch, also keine Prozentzahl, da wird noch nicht so viel, da werden sich noch nicht so viele angemeldet haben. Das heißt, wiederum, dass man sich schon demnächst entscheiden sollte, ob man da startet oder nicht. Denn ich sag jetzt einfach mal so bis Mai, spätestens Juni, ist das Ding wohl dann ausgebucht. Ich denke mal schon, dass das zumindest spätestens im Sommer auf jeden Fall voll sein wird oder nur noch Restkarten zu bekommen sind. Ja, gut. Des Weiteren, falls jemand nicht so lange warten will, denn der Spaten in Oberndorf ist am 9. und 10. September, falls es jemand interessiert, der da mitmachen will. Aber der nächste Spaten kommt bald und das ist der Spaten Race München. Aber da gibt es leider nur einen Sprint, also 5 Kilometer plus. Der findet im Olympiapark statt, was eigentlich eine coole Location ist. Wenn man da auch sich so die GoPro-Videos von den Jungs anguckt, die da starten, da läuft man auch im Olympiastadion rum und schwimmt da auch in dem See, glaube ich, der da dran ist. Also eigentlich eine coole Location, um da zu starten. Gut, 5 Kilometer ist jetzt nicht gerade Naja, viel. für einen Saisonanfang ist das vielleicht nicht verkehrt, jetzt einfach mal, um da reinzukommen, ist so ein Fünfer. Wobei, es können ja doch auch viel mehr sein, oder? Es können ja auch 7, 8 Klar, sein, oder? also es kann ja bis 12 hochgehen, also das maximal, weil dann wäre es ab 13 wäre es ja dann super. Genau. Und ja gut, der findet am 8.4. statt, also am 8. April. Und wenn ihr Interesse jetzt gerade entwickelt habt, dann müsst ihr euch beeilen, denn es sind nur 72% war es ausgebucht. Da könnte sein, dass in den nächsten Tagen da noch es auf einmal voll sein wird. Ja, der nächste, das war was ich auch in der letzten Episode schon angesprochen habe, das ist der Spartan Race Berlin. Da war ich eigentlich Feuer und Flamme, weil Berlin ist ja auch eine schöne Stadt und so. Da habe ich mich mal ein bisschen erkundigt. Da findet der aber nicht in Berlin direkt statt, sondern im Luftfahrtmuseum Finvofurt. Das ist aber leider 50 Kilometer außerhalb von Berlin. Gut, wobei man muss sagen, also ich glaube nicht, dass man sich da jetzt irgendwie Hoffnung gemacht hat, dass das Ding mitten in Berlin stattfindet. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass sie sowas mitten in der Stadt veranstalten. Das ist schon eigentlich bekannt bei Spartan Races, dass die so ein bisschen außerhalb Ja, das stattfinden. stimmt schon, da gebe ich dir auch recht, aber das 50 Kilometer und Gut, gut. wenn man da hinfährt, Wenn dann man ist jetzt, es. wir kommen jetzt aus Mitte Deutschland, von daher, wenn man da hinfährt, fährt man ja meistens nicht im Auto, sondern im Zug und von da aus also 50 Kilometer irgendwie außerhalb von Berlin zu fahren, ist schon gut. Ich hatte persönlich gehofft, dass es vielleicht in der Nähe stattfindet, wo man vielleicht noch mit der Bahn hinfahren könnte oder sowas. Da ist aber ein bisschen schwieriger. Aber gut, wer aus der Nähe da kommt und da trotzdem mitmachen will, der findet am 20. Mai statt und gut, Startplätze waren jetzt noch nichts angegeben in Prozent, wie viel ausgebucht ist, also da werden noch reichlich zur Verfügung stehen. Und jetzt noch eine sehr erfreuliche Meldung für alle, die einen Trifecta in Deutschland machen wollen, denn es wird einer kommen und zwar am 1.7.17 soll es ein Spartan Race Rhein-Main geben, also quasi hier bei uns um die Ecke. Das freut uns besonders. Uns alle, ja. Ja. Das mehr wird noch nicht kommuniziert. Da kann man sich quasi anmelden, wenn man Newsletter haben will. Aber wie gesagt, außer das Datum und dass es irgendwo im Rhein-Main-Gebiet stattfindet. Wobei es, ich meine da schon gelesen haben, zu haben, dass das in da stand Frankfurt dabei, mal irgendwo. Ich habe dir auch das geschickt, weil ich es nicht glauben wollte. Dass, ich weiß nicht, dass die haben irgendwas reingesetzt, dann war es weg. Aber es wird wohl, so wie es aussieht, vielleicht hoffentlich, ich meine, darauf hoffe ich so ein bisschen, dass es irgendwo in Frankfurter Raum stattfindet, auch wenn ich dieses Jahr da nicht mitmachen werde, weil das zu sehr ungünstigen Zeit stattfindet, sodass mir gar nicht passt. Aber fürs nächste Jahr, sollte es nächstes Jahr geben, wäre das auf jeden Fall ein Thema. Trifecta ist irgendwas, was auf meiner Liste steht, auf jeden Fall. Ja gut, das stimmt, du hast mir da was geschickt. Ich habe sogar danach gesucht, aber ich habe ehrlich gesagt nichts gefunden. Ja, das war mal auf der Internetseite und das dann war es wieder weg. Also ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Vielleicht mal schauen. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird wohl dann der sein, wo ich auf jeden Fall mitmachen will. Der Rhein-Main ist eigentlich bekannt dafür, dass er quasi jedes Jahr seinen Standort wechselt. Deswegen, also vor 2 Jahren war es Köln, dann war es letztes Jahr Duisburg und jetzt wird es wahrscheinlich wieder woanders sein. Also kann schon sein, dass er vielleicht sogar hier im Frankfurter Raum stattfindet. Wäre echt cool, würde ich mich sehr freuen. Aber gut, wir werden sehen. Ja, das war es soweit von mir zu den News. Aber ich hätte noch was in eigener Sache. Und zwar bezogen auf die letzte Episode, ich habe mir das nochmal angehört und ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen über mich selber geärgert. Gut, ist jetzt unsere zweite Episode gewesen und ich habe da 2, 3 Fehler gemacht, da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, ich habe also erzählt, es wären 15 Burpees, die man als Strafe machen muss. Das stimmt nicht, es sind 30. Das muss sich ja lohnen, ne? 15 Burpees, also bitte. Ja gut, also es sind 30 Burpees und wenn man halt ein paar Hindernisse nicht hat, dann hat man auch mal ganz schnell 120 Burpees zusammen und gut, macht mal 50, dann wisst ihr, wie viel das dann ist, wenn du noch ständig rumlaufen musst. Ja, und zu den Burpees nochmal, es gibt halt Rundkurse, wie zum Beispiel den Sandsack-Rundkurs, den muss man machen. Da darf man keine Burpees machen. Also man kann da nicht aussetzen, weil die 30 Burpees sind leichter als dieser Rundkurs. Das heißt, im Endeffekt, wenn du das irgendwie nicht schaffst, aus irgendwelchen Gründen, da immer wieder irgendwie welche Fehler einbaust, dann musst du das Ding so lange machen, bis du es geschafft hast. Das heißt, du kannst dich da auch mal, was weiß ich, eine Stunde irgendwie da an diesem Ding aufhalten. Ja, also ich habe ja auch erzählt, gerade bei diesem Sandsack-Rundkurs, das wären 2 Kilo, das stimmt nicht. Da habe ich irgendwo eine Null fallen lassen. Es waren nämlich 20 Kilo. Wie gesagt, das muss ich ja lohnen. Und dabei, es waren, glaube ich, so 12% Steigung. Gefühlt war es auf jeden Fall viel mehr. Und wie ich auch schon erzählt habe, ich habe mal auch da auf der Seite nochmal geguckt. Es waren, glaube ich, 300 Meter ging es rauf, nee, 100 Meter ging es rauf und 300 Meter ging es dann runter durch so einen Wald und ich glaube, ich habe mich da eine halbe Stunde aufgehalten. Das war echt schwer und ja. 20 Kilo Sack, also das ist schon heavy. Aber das ist eben das, was ich gesagt habe, ne? Das ist eben der Unterschied zum Strongman. Strongman ist eher so eine Massenveranstaltung und beim Spartan Race hast du schon mal ein paar Hindernisse beziehungsweise ja Säcke, die 20 Kilo wiegen, die du dann wirklich den Kitzbühner Horn hochschleppen musst. Also das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Das ist schon echt heftig, ja. Ja, man kann sich auch bestimmt mal ein paar GoPro-Videos angucken von den Jungs, wie die sich da hochquälen. Ja, es gibt ja auch dieses Kettenhindernis, das hat auch 20 Kilo, habe ich nochmal recherchiert. Ja, und dann eigentlich zu meinem größten Fauxpas, was ich mir geleistet habe, also für mich persönlich, und zwar habe ich noch erzählt, dass ich meine Freundin unterwegs getroffen habe und sie mir gesagt hat, dass sie jetzt auch beim Sprint teilnimmt und ich habe noch im Podcast gesagt, oh Mann, das wird ja lustig, denn die 5 Kilometer sind auch ganz schön hart. Und dann später, als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich gesagt, ja, den Fünfer kann ja jeder machen, was auch nicht stimmt. Es ist halt, der Spartan an sich ist halt auch ein Kraftakt. Also da muss man auch mit genug Kraft haben, um die Hindernisse zu bestehen, auch wenn man es in der Gruppe macht oder so. Also im Endeffekt, es kann jeder den Spartan machen. Das stimmt schon. Man sollte auch dafür trainieren. Ich meine, das Gleiche gilt ja auch für sag ich mal, Halbmarathon schon. Ja, also man schafft ja auch einen Halbmarathon ohne Training oder einen Marathon, aber das ist dann auch kein Spaß. Ne? Ich meine, da bist du auch mehr am Gehen wie am Laufen. Also man sollte schon so vernünftig sein, dass man für die Dinger trainiert. Ja, auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit, vor allem im Oberndorf. Wer da mitmacht, verdient auf jeden Fall Respekt. Egal welche Distanz, das ist einfach knüppelhart. Und auch die ersten Kilometer, da muss man Wände hoch von 2,50 Meter. Und da kommt man fast ohne Hilfe gar nicht hoch. Und selbst mit Hilfe haben es einige. Also ich habe selber gemerkt, ich habe einen geholfen, der kam dann auch nicht hoch, obwohl er oben dran hing, aber er konnte sich einfach nicht hochziehen. Was ist mit dem passiert? Ist er wieder runtergefallen? Nee, es kam noch ein zweiter dazu und wir haben dann quasi an den Füßen hochgedrückt, der uns dann auf der anderen Seite fallen lassen. Ja, der Typ hat mir dann hochgeholfen. Gut. Nicht schlecht. Ja, also solche Sachen, ja, also klar, passieren auch. Ich hatte auch eine, das war ziemlich am Ende, da gab es, man kennt ja so von der Leiter, von der so doppelseitigen Leiter, so ungefähr sah das aus, nur viel größer und überdimensionaler. Und die ersten Sprossen sozusagen waren mit Brettern zu und da muss man quasi erstmal hochspringen. Und da habe ich meiner Freundin auch hochgeholfen und davor habe ich jemand anders hochgeholfen, weil die stand dann und hat ihrer Freundin geholfen, da komm, ich helfe dir auch. Und die ist mir auf die Schultern, auf meinen Kopf und dann ist er erst hoch. Also das war, solche Sachen passieren dann. Wir haben beide, also ich meine Freundin, wir haben drüber gelacht. War auf jeden Fall lustig. Ich habe dann nochmal ein bisschen recherchiert, um zu zeigen, wie hart der Biest eigentlich ist. Und zwar ist es von Oberndorf bis zur Seilstation, was der höchste Punkt sind es 1600 Höhenmeter. Was auch vielleicht ganz witzig ist, so ziemlich ab der Hälfte der Strecke, da gibt es ein Memory-Spiel. Da hat man hat ja eine Nummer, also ein Stirnband mit seiner Nummer und da die letzten zwei Ziffern ergeben halt einen Code und den muss man sich merken und so in der Nähe vom Ziel muss man den halt aufsagen, ansonsten 30 Burpees. Okay. Gut, so viel dazu und ich würde sagen, ich übergebe mein Adi und dann... Ich würde mal sagen... Wir übergeben an unseren Interviewgast. Das ist der Uwe. Wir haben den Uwe jetzt zu uns in den Podcast eingeladen. Er ist ein Laufkollege von uns, mit dem wir schon lange laufen. Und der hat dieses Jahr beim Frankfurt-Marathon zum 10. Jahr in Folge dort gefinisht und hat jetzt seine ewige Nummer bekommen. Ich würde sagen. Ja, viel Spaß damit und viel Spaß mit dem Interview. Hallo Uwe, ich würde sagen, zu Anfang stellst du dich jetzt einfach mal vor, erzählst ein bisschen was von dir und so deinen sportlichen Werdegang. Wie bist du denn so zum Laufen gekommen und so? Hallo, mein Name ist Uwe Eichenauer, ich bin 47 Jahre alt, habe 30 Jahre lang Fußball gespielt und ja, zum Laufen bin ich gekommen durch einen Umzug hier nach Fernwald, wo ich mich anfangs mich für die Vorbereitung für den Fußball durch den Wald laufen wollte und habe mich dann mal verlaufen. Kam dann nach 4,5 Stunden wieder raus. Und dann habe ich halt hier welche kennengelernt, die halt für Marathon trainiert haben. Und dann hat sich das so nach und nach eingebürgert. Mal 10 gelaufen, Kilometer mit denen, 16, 20, 30. Und dann habe ich gedacht, probierst du es einfach mal aus. Okay, cool. Wie wir schon am Anfang erzählt haben, bist du ja 10-mal in Frankfurt gestartet und hast dadurch deine ewige Startnummer bekommen. Was steckt denn hinter dieser Idee, 10-mal in Frankfurt zu laufen? Bevor du die Frage beantwortest, muss ich nochmal einhaken. Ich habe vorhin erzählt, der Uwe ist 10-mal hintereinander Frankfurt gelaufen. Das waren nicht ganz 10-mal hintereinander, oder? Uwe, erzähl was. Nein, es hat 2005, dann habe ich eine Pause gehabt, dann 2007, dann wieder ein Jahr Pause, dann 2009, ab dann von 2009 bis 2016 bin ich dann durchgehend. Ja, 2005 war, wie gesagt, durch den Fußball, ein bisschen durch den Wald gelaufen, verlaufen, dann ein paar hier kennengelernt, mit denen man versucht mitzuhalten, ging ganz gut. Dann habe ich eigentlich, ist mein Vater leider gestorben, dann hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf das Laufen 2005 bei dem Marathon, obwohl ich schon angemeldet war. Und dann habe ich halt damals in den Nachrichten gesehen, dass der Jürgen Drees in Mallorca das Ding gelaufen ist. Und da habe ich gedacht, dann probierst du halt, wenn der es schafft ohne Training, dann packst du das auf jeden Fall auch. Und dann bin ich halt dann trotzdem ohne Training nach Frankfurt 2005. Okay, dass jemand durch Jürgen Drees mal zum Laufen kommt. Wie ist es ausgegangen 2005? Es war sehr hart. Wie gesagt, bei Kilometer 30 hat mich der absolute Oberhammermann getroffen, dass ich dann auch sogar zwischendurch eine Flasche Bier auf Ex trinken musste, aber die hat auch nicht mehr viel geholfen. Es war eine Flasche Binding, da erinnere ich mich heute noch dran. Aber es war einfach die Hölle. Wie gesagt, ab Kilometer 30 habe ich gedacht, ich müsste sterben. Also es ging nur noch mit Gehen und mal 50 Meter joggen und dann wieder einen halben Kilometer gehen. Es war die Hölle. Also wie gesagt, also ohne lange Läufe empfehle ich das eigentlich keinem. Okay, du hast ja schon deine Daten gesagt, wann du gestartet bist. Sag doch mal was zu deinen Zeiten. Ja, wie gesagt, 2005 waren es 4:28. Wie gesagt, es war sehr schmerzhaft. 2007 habe ich dasselbe nochmal gemacht. Da habe ich nicht daraus gelernt gehabt. Da hast du auch ein Vorbild gehabt, glaube ich, oder? Der dich da irgendwie zum Marathon getrieben hat, oder? War das 2007? Nee, 2009 war 2009 das. 2009 war das, warum auch immer. 2008 ist einer, mein Sohn war hier in Albach im Kindergarten und ich, da ist einfach so ein Papa von einem anderen Kind unter 4 Stunden gelaufen. Das hat mich, den Mann kenne ich nicht, aber es hat mich so geärgert, dass der schneller gelaufen ist wie ich. Deswegen ich mir dann vorgenommen habe, 2009 die 4-Stunden-Marke zu knacken. Das ist mir auch dann gelungen mit 3:46. Dann ging es halt eins so weiter. 2010 war es ein Fußballkollege, der in einem anderen Verein gespielt hat, der ist 3:22 gelaufen. Denke ich, das musste auch schaffen. Dann bin ich dann hin, habe 3:14 gelaufen. Dann 2010 fing es halt dann mit dem Laufen extremer an, dann mich auch richtig vorzubereiten. Und dann ist ein Freund von mir auf die Idee gekommen, in Frankfurt 2011 in 2 Stunden 57. Ja gut, dann habe ich mir gedacht, dann gehen wir halt mal nach Frankfurt und laufen halt mal schneller wie 2 Stunden 57. Das ist mir dann auch wieder gelungen. Ja, und so ging es halt also weiter. Was bist du 2011 gelaufen? 2:55. Okay, jetzt mal kurz so eine Zwischenfrage mit kaum Training 2005 und 2011. Wie hast du dich da gesteigert? Wie waren deine Kilometerumfänge in dem Zeitraum? So, wie hast du dich da von Jahr zu Jahr gesteigert? Also du hast ja erzählt, 2005 hast du ja kaum trainiert. Du hast die schmerzhaftesten Erfahrungen gemacht. 2011 dann unter 3. Weißt du noch, wie deine Kilometer also, da will ich mal kurz einhaken. Du hast ja die Zeiten quasi schon durchgesagt und ich habe mal ausgerechnet, es ist ja fast jedes Mal eine halbe Stunde schneller, bist ja schneller geworden. Ja, deshalb. Also mich würde halt interessieren, ob du, weißt du das noch, wie du da jetzt so vom Umfang, so in einem Monat oder Wochenumfang, was du da jetzt so trainiert hast? Ja gut, der Wochenumfang kann ich nicht mehr genau sagen, aber halb. Das sind die langen Läufe, die wurden halt immer mehr. Wie gesagt, 2011, ich sag jetzt mal, da habe ich ja schon im Frühjahr angefangen zu trainieren. Da war ich auch in der Läufergruppe und da habe ich ja fast jedes Wochenende zwischen 30 und 35 Kilometer am Sonntags halt immer weggekloppt und dann auch viele Wettkämpfe gelaufen. Das ist halt das nächste Problem, wenn man so Zeiten laufen will mit der Familie. Das hat mich 2011 auch fast meine Ehe gekostet, weil ich dann permanent nur am Trainieren war. Also du warst ja schon in 100er Bereich pro Woche. Eher schon 100, denke ich, 120 bis 140 okay. Kilometer okay. pro Woche, schätze ich mal grob. Okay. Plus halb Wochenends, ich bin fast jedes Wochenende irgendwo, Gott weiß wo, in irgendeinem Kaff, in ganz Hessen irgendwo im Wettkampf gelaufen. Wenn ein Halbmarathon war, bin ich meistens hin nach Frankfurt, Gott weiß wo, hingefahren, um nur da im Wettkampf zu laufen. Weil ich halt immer gesagt habe, powern, powern, powern. Wie gesagt, ich wollte halt diese 3 Stunden knacken. Und das ist dir ganz gut gelungen. Von 3:14 auf 2:55 ist natürlich jetzt ein ziemlich guter Sprung. Weißt du noch, wie da der Unterschied war zwischen 2010 und 2011? Wie sich das verhalten hat so mit dem Training? Weil also so 120, 130 Kilometer die Woche ist schon heftig. Ja, wie gesagt, es war halt dann, der Umfang war halt größer. Ich war halt, wie gesagt, in so einer Läufergruppe drin, alle teilweise keine Familie oder schon draußen, also die Kinder schon älter, dass sie halt schon teilweise schon selber verheiratet waren. Und das Problem ist halt, du kommst in so einen Tunnel halt rein. Und wenn du halt dann merkst, jetzt mittags kommst du nach der Arbeit heim und wirst dann schon hippelig, wenn du nicht gleich früh genug in die Schuhe reinkommst und dann raus. Und dann merkst du auch, wenn du da nicht wegkommst, weil die Frau sagt, nee, fahr doch mal das Kind zum Fußball, und dann hast du schlechte Laune gehabt. Und das ist halt, wenn du halt so exzessiv trainierst, wird das halt, kann das halt problematisch werden mit der Familie. Das, also so eine Art Sucht, oder? Also 2011, muss ich sagen, war ich, glaube ich, laufsüchtig, ja. Okay. Also meine Frau hat mir dann mehr oder weniger dann Ende des Jahres dann gesagt, entweder, wenn, da habe ich wieder die Sporttasche gepackt, und dann meint sie, ja, wenn du jetzt wieder gehst, dann pack ein bisschen mehr ein, weil dann brauchst du halt nicht mehr kommen. Und dann hat mir das dann, ja, so mehr oder weniger, dann habe ich dann wieder langsam runtergefahren, die Trainingseinheiten. Deswegen hat man das immer ausgemacht, jetzt einmal im Jahr trainiere ich für einen Wettkampf, gibt sie mir die 12 Wochen, die man meist für die Vorbereitung sich so grob vor sich nimmt. Und sonst der Rest des Jahres halt immer mal so, wie es halt zeitlich passt. Wir müssen doch mal vielleicht dazu sagen, dass du jetzt keine Bürotätigkeit oder Ähnliches machst, sondern auch schon den ganzen Tag zu Fuß unterwegs bist. Ja, ich bin bei der Post beschäftigt und laufe halt schon morgens ab 9.30 Uhr bis nachmittags um 4, halb 5 bin ich halt schon unterwegs, im nicht gerade langsam. Und das ist dann, wie gesagt, das kommt noch dazu. Und ja, aber der Körper gewöhnt sich an alles. Das stimmt. Okay, ich glaube, wir sind 2011 stehen geblieben. Wie waren denn ab 2012 so deine Zeiten, wenn du ja weniger trainiert hattest? Ah ja, gut, wie gesagt, das Thema Marathon, diese 3 Stunden waren ja erstmal für mich erledigt. Und dann bin ich eigentlich mehr so just for fun an die Sache reingegangen. Ich habe noch mehrere auch andere Marathons gelaufen. Ich war ja zwischenzeitlich auch mal in Berlin, mal in Köln, bin auch mal in Mainz gelaufen, als Ghostrunner, weil mein Kollege sich verletzt hatte. Und da, ja, und dann, wie gesagt, hatte ich 2013 auf den Rennsteig gelaufen, den Ultramarathon mit 73 Kilometer mal. Aber nichts mehr auf Zeit, einfach nur auf Ankommen halt. Und ja, wie gesagt, ich sage jetzt mal, es hört sich ein bisschen arrogant an, aber so ein Marathon, ohne mich großartig vorzubereiten, kann man halt jetzt doch immer so um 3:15 kriege ich schon immer hin noch. Also. Ja, gut, man hat das ja auch dieses Jahr ein bisschen gesehen, aber da kommen wir ja noch hin, gell? Kannst ja dazu noch was sagen. Ja, du bist aber auch ein Strongman gelaufen. Ja, der Strongman, gut, da bin ich natürlich nicht hin. Ja. Weil du da habe ich das gemacht und da war ich deine Herausforderung. Genau, da habe ich gedacht, wenn du das gemacht hast, musst du das auch mal machen. Beziehungsweise meine Frau hat mich ja da drauf gesagt, ich würde sowas nicht schaffen. Und daraufhin habe ich mich ja dann angemeldet und ja, habe es trotzdem geschafft. Ihr mal das Gegenteil bewiesen. Genau. dann war es, glaube ich, jetzt 2013. Also 2012 bist du 3:09 gelaufen, hast du gesagt. Genau, jawohl. 2013 bin ich ja auch, wie gesagt, dann war es halt, wie gesagt, so, ich wollte ja dann diese 10 Starts haben, weil, wie gesagt, die eine am Ort auch in diesem Marathon-Club ist und mich da immer mit hochzieht. Und dann, deswegen bin ich dann quasi, war es jetzt eigentlich die letzten Jahre immer so, um diese ewige Startnummer zu erreichen, die ich ja jetzt geschafft habe mit 10 Starts. Und ja, wie gesagt, jetzt kriege ich mein Poloshirt irgendwann geschickt. Also die Idee, 10-mal hintereinander Frankfurt zu laufen, die kam erst so nach und nach. Na, also wie gesagt, so ab so 2012, 2013 Okay. Fing das dann an. Wie gesagt, hier das ist auch mein Freund Wolfgang, das ist ja so eine Art mein Laufmentor, sage ich mal. Der ist ja jetzt schon ist an die 70 jetzt fast. Und der, wie gesagt, mit dem bin ich am Anfang ja auch immer noch in Frankfurt gestartet. Der ist ja immer noch trotz dem hohen Alter immer noch teilweise unter 4 Stunden gelaufen. Und ja, und dann kam ihm an, ja, wenn du mal auch mal 10 Start hast, der ist, glaube ich, 16 Mal gestartet insgesamt in Frankfurt, dann bist du ein Gute. Und dann, ja, daraufhin, kannst du mitreden. Daraufhin habe ich mir dann dass, ja, wie gesagt, die ganzen Läufe waren immer irgendwelche Herausforderungen gegen andere gegenüber, weil er ist nie Rennsteig gelaufen und dann bin ich halt mal Rennsteig gelaufen. Okay. Gut, dann mal die nächste Frage, und zwar deine Marathon-Bestzeit in Frankfurt war? Die war 2014 mit 2 Stunden 51. Ja. Ist das deine absolute Bestzeit oder ist das nur die Bestzeit von Frankfurt? Das ist meine absolute Bestzeit. Also ich bin jetzt insgesamt dreimal unter 3 Stunden gelaufen. In Berlin 2:57, das war auch 2011. Dann in 2011 nochmal 5 Wochen später in Frankfurt 2:55 und dann 2014 in Frankfurt mit 2 Stunden 51. Okay, nochmal, kurz nochmal zum Jahr 2013. Eine kleine Anekdote am Rande. Der Uwe hat, ich sag jetzt einfach mal, knapp einen Kilometer vom Ziel war das ungefähr, Liegestütze gemacht. Da haben wir auf Uwe gewartet. Wie viele Liegestütze waren es, Uwe? Es waren 25 und ich kam ja darauf, dass hier meine Kollegen hier mit dem CrossFit angefangen haben und mit ihren Übungen da, mit den Merv und den ganzen Namen da. Und da habe ich gedacht, da machst du mal was Neues. Läufst halt mal Marathon und machst dann halt mal 25 Liegestütze. Das ist halt dann der Marathon-Special gewesen für die Crossfitter. Also toppen kann man das eigentlich nur, wenn man jetzt irgendwie kurz vorm Ziel nochmal irgendwie 20 Burpees macht oder sowas ähnliches. Vielleicht kommt's noch. Oder Kniebeugen. Oder Kniebeugen, genau. Gesprungene am besten. Okay. Hast du eigentlich jetzt in der ganzen Zeit bis 2014, hast du da jetzt nach Plan trainiert? Hast du eher so nach Zeit trainiert? Hast du irgendwie irgendeine Ordnung in deinem Training gehabt, spezielle Einheiten? Oder hast du einfach das trainiert, was wofür du gerade jetzt irgendwie Zeit hattest? Ja gut, wie gesagt, 2011, das ging halt, was heißt nach Plan, das war mal mit so einer Läufergruppe, da bist du automatisch, da haben wir halt in der Woche halt verschiedene Sachen gemacht, wie Intervall, Tempoläufe, lange Läufe dann gehalten, also hinten raus dann mit Beschleunigung, aber sonst nachher, ab 2012, sage ich mal, im Frühjahr, wo ich noch für einen Halbmarathon die Bestzeit auf 1:19 gelaufen habe, habe ich dann keinen festen Trainingsplan mehr gehabt. Dann hat mir meine Frau den Trainingsplan vorgegeben. Habe ich halt mehr Zeit, laufe ich länger, habe ich weniger Zeit, gibt es halt kurze, schnelle Einheiten halt, wie es halt passt. Okay, ja, also im Großen und Ganzen so ähnlich, wie das jetzt bei uns abläuft. Auch in dein Bestzeitjahr 2014, auch da jetzt, auch da wirklich nur die Intervalleinheiten im Team, beziehungsweise die langen Läufe mit den Leuten, sonst irgendwie kein Plan so. Also nein, also wir haben, wie gesagt, 2014 habe ich auch sonntags halb die langen Läufe, haben wir so eine Gruppe, da war es halt ganz interessant, da war halt einer, der hat nach Greif trainiert und der andere hat nach Stefanie trainiert. Ja, und da haben wir uns dann sonntags halb, die haben sich halt immer sonntags halb beim Laufen in die Wolle gekriegt, was halt der bessere Plan ist. Und ich habe halt das mitgemacht, was wir an dem Tag halt gelaufen sind. Mal haben wir nach Stefanie trainiert, bisschen langsamer. Und mal haben wir nach Greif und dann halt mit Endgeschwindigkeit halt. Okay, interessant. Meine andere Frage, was waren deine besonderen Erlebnisse, positiv wie negativ gesehen? Gab es überhaupt welche? Ja, also wie gesagt, Frankfurt, wie gesagt, das Positive war jetzt halt der letzte. Gut, da habe ich meinen Freund begleitet, der ab Kilometer 9 schon Probleme gekriegt hat. Da war es halt ein langer Tag. Da sind wir halt auch mit 3:52 sehr lang unterwegs gewesen. Aber da ist mein Sohn, mein jüngerer Sohn mit mir über die Ziellinie gelaufen. Das war schon mal für mich schon mal was Besonderes, weil, wie gesagt, ich wollte schon immer, dass die Kinder mitlaufen, aber es hat nie gepasst. Und er ist halt jetzt beim letzten ist halt mein Sohn mitgelaufen über die Ziellinie. Und es war auch der 10. halb, klar. Ja, das ist natürlich eine schöne Erinnerung. Gut, hast du Veränderungen in den 10 Jahren erlebt, also so organisatorisch, von der Strecke her? Also gab es da etwas, was dich gestört hat oder was du positiv in Erinnerung hattest? Ja, also wie gesagt, jetzt in den ganzen Jahren, gut, die Strecke hat sich immer teilweise mal verändert, durch Baustellen. In den letzten 2-3 Jahren ist halt jetzt die Strecke komplett geändert am Ende. Da läuft man jetzt auf diesen Skyblaser hin. Das ist halt schon für einen, der, sage ich mal, jetzt schon am Limit läuft und schon fertig ist, ist halt schon hart, wenn man dann noch weiß, man läuft Richtung Ziel und dann läuft man wieder nochmal, das hat man nochmal 6 Kilometer vor sich. Dann ist es, kann es für manche Leute schon sehr hart werden, sage ich mal. Das ist verlockend. Ja, einfach dann die kürzere abzubiegen und dann gleich auf die Messe abzubiegen, sage ich. Ja, aber das, wie gesagt, die Strecke so organisatorisch hat sich, obwohl immer verschiedene Sponsoren da war. Ich habe ja angefangen, da war es, glaube ich, BMW oder ein Commerzbank und ach, was ich, was alles da noch vorher war. Und jetzt war es ja diese Mainova, aber so vom Ganzen hat sich da nichts verändert. Berlin, muss ich sagen, ist für mich, war, sagt ja jeder, Berlin ist der schnellste und beste Marathon. Für mich ist halt zu viel gewatzt. Das ist halt 40.000 Leute beim Start. Wenn man dann in vorne steht, hat man halt gelitten, sage ich mal. Dasselbe ist auch, wie gesagt, Frankfurt. Man muss halt, wenn man gute Zeiten laufen will, muss man halt ziemlich weit vorne stehen. Also alles andere funktioniert nicht. Ja, nur für die, die Frankfurt halt nicht kennen, die Skyblase ist quasi auf der Rückseite von der Festhalle. Und wenn man quasi gerade auslaufen würde in der einen Kurve, dann würde man quasi zum Ziel laufen können. Ja, hast du denn deine Wunschnummer bekommen? Ja, die habe ich ja dann nach dem Lauf per E-Mail habe ich dann alle Daten eingereicht und habe jetzt meine Zahl bekommen. Die Zahl, die ich haben wollte, 3x6, war natürlich klar, Schnapszahl, sind alle komplett besetzt gewesen. Aber jetzt habe ich halt durch mein Geburtsdatum August 70, habe ich halt die 870 genommen, die war halt frei. Okay, jetzt hast du es ja schon 10-mal gelaufen. Willst du es denn nochmal ein 11. Mal laufen? Ja, klar, weil Frankfurt ist, wie gesagt, von uns nicht weit weg, 60 Kilometer. Und wenn es eins, was mich halt in dem Zeitraum ist halt immer noch, was mich mal reizen würde, der Röntgenlauf, der ist am selben Wochenende. Das ist halt der einzige Grund, warum ich jetzt vielleicht Frankfurt nicht laufen würde, aber sonst ist eigentlich Frankfurt, das ist eigentlich gesetzt. Letztes Wochenende im Oktober, wie gesagt, ich habe es eigentlich immer gelaufen, auch wenn ich vorher mal, bin ich auch Köln gelaufen, das war dann 3 Wochen vorher. Oder Berlin war 5 Wochen vorher, also ich bin es eigentlich immer gelaufen, Frankfurt. Gab es da für dich, jetzt wo du jetzt das Ganze mit Berlin oder mit Köln verbunden hast, gab es da für dich Schwerpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt irgendwie Frankfurt ist für mich das Highlight, oder war es auch so, dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt einfach mal Frankfurt jetzt mit, was ich zum 8., 9. Mal, wie sah deine Saisonplanung aus, war Frankfurt immer das Highlight? Ja, nee, Berlin war, also 2011 war Berlin. Wie gesagt, da war ich ja in diesem Tunnel drin, da hat es ja geheißen, Berlin ist der schnellste Marathon, um die Bestzeit zu laufen. Aber da hatte ich mich halt nochmal sicherheitshalber für Frankfurt angemeldet, falls es nicht klappen sollte. Ja, und wie gesagt, naja, Köln war ja für mich dann auch so mehr just for fun. Und dann bin ich in Köln auf die Marathonmesse gelaufen, habe mir dann das Prospekt vom Frankfurt-Marathon geholt und habe gefragt, sind noch Startplätze frei? Und da habe ich mich direkt im Hotel online noch für Frankfurt angemeldet dann. 3 Wochen vorher. Also wie gesagt, Frankfurt mache ich halt immer, weil es, wie gesagt, ist nicht weit weg von uns und meine ganzen Kumpels laufen auch mal mehr, mal weniger mit. Gell, Adrian? Also quasi ein Heimrennen für uns. Was sind deine Ziele für dieses Jahr, für 2017? Ja gut, also angemeldet bin ich schon für 2 Marathons. Das ist der Bonn, klar, Arbeitgeber ist ja der Hauptsponsor in Bonn, das ist im April. 5 oder 6 Wochen später ist dann halt nochmal in Darmstadt der Knastmarathon, wo ich mich angemeldet habe, weil ich laufe ja jedes Jahr, wie jetzt zum Beispiel auch der Strongman. Oder das Jahr davor bin ich halt auch, letztes Jahr bin ich in Mergers, 500 Meter unter der Erde gelaufen, im Marathon, im Bergwerk. Und wie da das Jahr davor Rennsteig, wie gesagt, ich suche mir immer was Besonderes nochmal aus im Jahr, was nicht jeder so macht eigentlich. Erzähl nochmal kurz was zum Knastmarathon, ich glaube, das kennt nicht jeder. Ja, der ist halt in Darmstadt im Knast. Wie gesagt, ich wollte mich schon, ich habe mich schon mehrmals für angemeldet, aber die Startplätze sind halt auf 150 Leute begrenzt. Ich war zweimal auf der Warteliste da und ja, wie gesagt, dieses Jahr hatte ich halt Glück. Es war frei, da habe ich gleich zugeschlagen. Und das sind, glaube ich, 40 Runden muss man da laufen, da im Knast drin. Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, was auf mich zukommt, weil ich bin auch einer, der sich nicht großartig für einen Lauf da vorbereitet. Ich bin auch ganz unbeholfen zum Rennsteig. Und da habe ich dann auch gemerkt, da hätten wir vielleicht vorher sich mal genauer das Höhenprofil angucken sollen, weil es tut mir ja doch weh. Ja, das mit dem Knastmarathon, das hört sich ja jetzt echt krass an. Weißt du, sind da denn auch jetzt Knackis dabei oder im Gefangene, sag ich jetzt mal, oder ist das so ein Ausgemusterter? Nein, also so wie ich es gehört habe, sind auch Knackis dabei, weil ich habe mir letzte Woche einen Laufschuh gekauft und ein Bekannter, der da arbeitet im Geschäft, hat mir gesagt, dass ein Wärter für einen Insassen Schuhe gekauft hat für den Marathon. Und ja, es gibt ja gewisse Zeiten, die man da einhalten muss. Es gibt so Schleusenzeiten. Ich muss halt um 7.45 Uhr bis 8 Uhr muss ich da sein. Dann komme ich rein. Es geht halt von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr, immer in 15 Minuten Intervallen kommen dann die Leute rein. Aber wie es dann genau weitergeht, keine Ahnung. Ich schätze mal, wenn halt, bist halt kontrolliert, was du da dabei hast und so. Aber da laufen auch Knackis mit dir. Okay, zum Abschluss dieses Interviews habe ich noch mal was ganz Spezielles, da ich Jan Uwe kenne und ich weiß, wie er sich gern vorbereitet. Hast du denn besondere Vorbereitungsriten, wenn du einen großen Wettkampf machst? Ja, habe ich einen ganz speziellen. Ich gucke immer vor dem Wettkampf, also morgens, bevor ich wegfahre, von Rocky 2 die Szene, wo Rocky bei Adrian am Krankenhaus am Krankenbett sitzt und wo sie dann sagt, gewinne. Das gucke ich mir dreimal hintereinander an, dann mache ich den Fernseher aus, steige ins Auto und fahre los. Und gewinnst. Meistens. Ja, auf jeden Fall sau cool, was du da gemacht hast mit deinem Langzeitprojekt und das verdient auf jeden Fall sehr viel Respekt. Ja, und ich würde sagen, wir bedanken uns auf jeden Fall für dich, bei dir. Ja, Uwe, auf jeden Fall Dankeschön und wir wünschen dir beide alles Gute und erfolgreiche Wettkämpfe in diesem Jahr. Vielen Dank. Gut, zum Schluss haben wir jetzt noch ein paar Fragen von Patrick bekommen und ich würde sagen, die gehen an uns, oder? Ja, die gehen an uns beide. Wir können auch gerne mal den Uwe mit einbeziehen, wenn er schon hier ist. Und zwar die erste Frage, es geht um Ernährung, und zwar Ernährung in der Off-Season, also quasi jetzt in der Zeit, beziehungsweise dann wettkampfspezifisch, ob es da bei uns Unterschiede gibt und ob wir überhaupt irgendwelchen Plan diesbezüglich verfolgen. Ich würde sagen, wir fangen mit unserem Gast an. Uwe, deine Erfahrung, beziehungsweise wie gehst du vor? Ja, also vor dem Wettkampf direkt morgens, da esse ich, habe ich immer dasselbe, zwei Brote mit dick Honig drauf, sonst nichts. Aber während so im ganzen Jahr über, ich habe da keinen Ernährungsplan, ich esse, was ich will. Gut, wenn ich dann merke, der Bauch wird wieder dicker, weil man gibt es noch ein paar Kilo mehr, da muss man sich wieder umstellen. Wir reden jetzt aber von der Off-Season, also jetzt von der Zeit so zwischen November und, sag ich mal, März, oder? Also erfahrungsgemäß muss ich sagen, du bist da schon sehr konsequent, wenn es um Vorwettkampfzeit geht, da bist du doch schon ganz gut dabei, gerade so mit deinem Gewicht. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ja, wie gesagt, wenn es dann heißt, Kilo runter und dann wird sich auch dementsprechend dann ernährt. Da bin ich halt auch hart zu mir selbst. Aber sonst, wie gesagt, ich trinke auch gerne mal ein Bier oder auch zwei. Und wie gesagt, aber wenn es dann merkt, es ist halt wieder langsam, die Laufklamotten werden langsam zu eng, dann muss man wieder dementsprechend halt wieder reagieren. Okay. Lukas, gibt es bei dir irgendwelche wettkampfspezifischen Ernährungsgewohnheiten, beziehungsweise wie ernährst du dich zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo jetzt noch keine Wettkämpfe anstehen? Ich habe jetzt keinen spezifischen Ernährungsplan, aber seit einem Jahr mache ich Low Carb, also ist aber auch nicht so extrem. Ich esse schon halt auch mal hier Nudeln und sowas, das ist nicht, aber so unter der Woche wie jetzt oder auch wenn keine Wettkämpfe ist, dann versuche ich da schon ein bisschen auf die Kohlenhydrate zu verzichten. Ich habe jetzt seit einem Jahr gut 8 Kilo abgenommen. Also dadurch ist auch wahrscheinlich die Zeit in Köln auch entstanden. Also ich habe mit Low Carb ganz gute Erfahrungen gemacht. Okay, wobei, man muss ja auch dazu sagen, Low Carb und Ausdauersport sind zwei Sachen, die sich nicht so vertragen. Man muss dazu sagen, dass der Lukas da schon darauf achtet, dass bei den harten Einheiten beziehungsweise langen Läufen und so weiter, du schon genügend Kohlenhydrate zu sich nimmst. Ne? Also da geht's, glaube ich, um Low Carb geht's, glaube ich, um deine trainingsfreien Tage. Ja, genau. War ich genau richtig, wie du gesagt hast. Wenn ich jetzt härtere Einheiten habe, dann nehme ich dann natürlich auch Kohlenhydrate zu mir. Das braucht man natürlich auch. So ist das. Und jetzt speziell vor dem Rennen, ich mache mir eigentlich immer so Müsli mit Obst. Das war es eigentlich mehr. Eigentlich nicht so. Und eine Banane. Okay, aber also was du jetzt beschreibst, ist halt so der Frühstück quasi vor dem Wettkampf. Wie ist es jetzt so in den Wochen davor? Ist es, gibt es, oder anders, das hast du quasi jetzt beschrieben, aber anders gefragt, jetzt so zu der Zeit, gibt es so zwischen Dezember und März und später vielleicht im Jahr, wenn Wettkampf ansteht, gibt es da einen Unterschied? Nö, eigentlich nicht. Okay, also du fährst das halt mit den Kohlenhydraten quasi das Jahr über. Harte Wettkampf Kohlenhydrate, wettkampffreie Tage, weniger Kohlenhydrate. Ist auch nicht schlecht. Bei mir gibt es vielleicht, ist es ähnlich, gibt es vielleicht nur den Unterschied, dass ich versuche gerade zu dieser Zeit mich etwas mehr proteinreich zu ernähren. In der Formwettkampfzeit dann halt mehr mit Kohlenhydraten, aber ansonsten esse ich eigentlich auch alles, was mir gerade so passt. Ja gut, man muss ja sagen, du bist ja der Streber oder der Esserei, das ist ja so. Naja, ob ich der Streber bin, weiß ich jetzt nicht, aber... ja, du hast ja auch einen Ernährungsberater Schein gemacht. Ja, genau. Aber was mir halt geholfen hat, sind halt die Erfahrungswerte, die ich, die jetzt unabhängig von meinem Ernährungsberaterschein sind. Wie gesagt, also Frühjahr, Winter, Frühjahr auf jeden Fall mehr so auf Proteine achten und so wenn es zum härteren Training kommt, dann halt mehr so auf die Kohlenhydrate achten, weil das braucht einfach der Körper. Also hartes Training, dann musst du halt Kohlenhydrate reinschaufeln, geht nicht anders. Okay, gehen wir mal zu Frage Nummer 2 über, und zwar fragte Patrick zum Thema Krafttraining, speziell an dich, Lukas, gerichtet, wie vorbereitest du dich da für ein Spartan-Race? Gibt es da irgendwelche spezielle Einheiten, die du machst? Und darüber hinaus wollte Patrick wissen, was wir grundsätzlich vom Krafttraining erhalten. Ich fange mit der zweiten Frage an. Krafttraining an sich finde ich sehr gut. Gerade zur Winterzeit kann man das sehr gut machen. Da noch ein bisschen... ein bisschen Kraft für die Saison holen, und es ist ja auch immer gut, einen stabilen Rumpf zu haben, gerade für Läufer und so, das beugt Verletzungen vor und so, und das, also Krafttraining auf jeden Fall gut auch für Läufer. Speziell für einen Spaten, also ich habe ja schon in der Episode davor gesagt, dass ich mich jetzt eher auf Ausdauer als auf Kraft spezialisiert habe, was mir dann auch zugute kam. Also die Ausdauer sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Aber halt auch nach Läufen habe ich dann halt auch ein paar Kraftübungen gemacht, wie zum Beispiel jetzt die 30 Burpees und Sit-Ups und Kniebeuge trotzdem nochmal dann gemacht. Das habe ich schon gemacht. Und alle zwei Wochen habe ich dann halt mal während des Laufens, das habe ich früher beim Bund, haben wir das immer so gemacht, bei markanten Punkten halt auch hier Burpees gemacht. Okay, unser Gast, welche Erfahrung hast du mit Krafttraining? Ja, eher weniger. Ich bin da auch recht faul. Ich müsste eigentlich mehr für meinen Rumpf mehr machen. Gerade bei langen Läufen oder auch bei Ultraläufen, die ich ja auch schon gemacht habe, ist es, also bis 73 Kilometer ist es wichtig eigentlich, was für einen Rumpf zu machen. Aber wie gesagt, da bin ich ein sehr fauler Hund drin. Okay, da bin ich so, glaube ich, so der Streber unter uns dreien. Also für mich ist... Mal wieder. Für mich ist Krafttraining auf jeden Fall mega wichtig. Gerade jetzt zu dieser Zeit, also ziehe ich auf jeden Fall Krafttraining eine Ausdauereinheit vor, egal was es ist. Sieht man ja auch im Schwimmbad. Okay. Ja, wenn es so zum Saisonhöhepunkt, sage ich mal, kommt, dann versuche ich doch schon mal hier und da noch eine Einheit in der Woche unterzubringen. Ist nicht immer einfach, aber ich versuche schon das ganze Jahr über Krafttraining zu machen. Der Adi hatte ja auch erzählt, der hatte mal zeitlang nur Krafttraining gemacht und hat Ausdauer komplett runtergefahren. Und der Uwe und ich und auch der Patrick, der Fragensteller, haben ihm zu seinem Geburtstag ein Fahrradtrikot geschenkt, das er unbedingt haben wollte. Und da er so viel Krafttraining gemacht hat, hatten das nicht mehr gepasst. Eine kleine Anekdote. Es passt aber wieder. Okay, Frage Nummer 3. Zum Thema Training. Wir haben jetzt in den letzten Episoden immer wieder mal erzählt, dass wir mehr oder weniger just for fun trainieren. Das hat den Patrick etwas verwundert. Und er fragt, ob wir das ganze Jahr so trainieren oder ob wir irgendwie doch kurz vor dem Wettkampf irgendwie zumindest so ein Grundkonzept haben. Da fange ich vielleicht jetzt gerade nochmal an. Und zwar, das ist tatsächlich so, jetzt zu der Zeit mehr so just for fun, wobei ich jetzt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, mit dem Blocktraining schon sowas wie ein Konzept da habe. Ich versuche das so die nächsten Monate durchzuziehen. Und bin einfach gespannt, was da rauskommt. Ansonsten, ja, so in den letzten Jahren muss ich sagen, wenn es irgendwelche speziellen oder Höhepunkte kommen, dann versuche ich mich da schon etwas strukturierter darauf vorzubereiten. Kollegen, wie sieht's bei euch aus? Ja, wie gesagt, ich habe einmal die Woche Intervall, das ist immer mittwochs, das ist eigentlich immer fest, und sonntags meistens dann in etwas längeren Lauf. Jetzt geht es schon wieder über 30 Kilometer. Sonst den Rest des Jahres, wenn ich kein Marathon oder so vorbereite, dann immer so 20. Also wie gesagt, mittwochs immer Intervall, Wochen, sonntags immer länger. Aber du hast ja keinen starren Plan. Das ist jetzt auch, Entschuldigung, du hast auch deine Einheiten, die du jetzt mit deinem Verein machst. Feste Tage, genau. Und ansonsten schaust du einfach, was so in dein Leben passt. Ja, wie es halt zeitlich klappt. Wie gesagt, Mittwoch ist halt ein fester Trainingstag. Das ist halt für meinen Lauftreff und meinen Laufverein, wo ich drin bin. Das ist halt immer mittwochs. Da trainieren wir halt immer Intervalleinheiten. Je nachdem, was ansteht. 1000, 2000, 3000, 500 Meter. Wie gesagt, und sonntags halt entweder auch mit Freunden oder dann aber auch allein. Je nachdem, etwas länger oder ganz lang. Okay, Lukas, bei dir? Also momentan just for fun, klar, also so wie ich gerade Bock habe momentan, ist auch kein Wettkampf momentan an. Ansonsten ja klar, wenn du jetzt auf dem Marathon hin trainierst oder so, dann musst du natürlich auch die Umfänge steigern, dann musst du auch auf deine Kilometer kommen und so und dann halt auch mal ein paar Intervallläufe einstreuen, ne, das ist halt so. Aber du trainierst jetzt irgendwie nicht speziell nach Greif, Stephanie oder sowas, du hast jetzt auch mehr oder weniger, guckst du mal, wie es halt in der Woche passt. Und trainierst da danach? Im Großen und Ganzen ja, ansonsten trainiere ich nach Adrian. Okay, Patrick, wir hoffen, wir konnten einigermaßen deine Fragen beantworten und wären eigentlich soweit mit dieser Episode fertig, oder? Ja, genau. Also falls wir sie auch nicht richtig beantwortet haben, stell sie nochmal oder andere. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, auch die anderen Hörer. Wäre cool, wenn ihr uns da Feedback geben würdet oder Verbesserungsvorschläge. Was noch? Ja, wir sind auf jeden Fall über Soundcloud, iTunes, haben auch eigene Homepage, eine Gmail-Adresse. Es kommt alles in den Shownotes, stellen wir alles rein. Und ja, wie der Lukas schon gesagt hat, freuen wir uns auf jeden Fall über Fragen, Feedback, Anregungen. Ja, ansonsten? Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook jetzt. Da haben wir auch eine Seite. Also schaut da einfach mal rein. Ansonsten würde ich sagen, dann macht's gut und wir hören uns bald wieder. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.